Kundgabe 1901. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1941. Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Siehe, in meinem Willen hat es gelegen, dem Tod den Stachel zu nehmen, so dass meine Kinder, die Menschen, die mir anhangen, die Schrecken des Todes nicht zu verkosten bekommen. Denn der Glaube an mich löst die Seele schmerzlos vom Körper und sie schwingt sich hinauf zur Höhe. Und dafür gab ich selbst mein Leben hin am Kreuz, auf dass meine Kinder den Tod nicht schmecken sollten. Mein irdischer Leib trug willig alle Schmerzen, auf dass meine Kinder nicht zu leiden brauchten, auf dass sie durch ihren Glauben an mich schmerzlos eingehen können in die Ewigkeit. Wer also glaubt, der hat das ewige Leben, denn sein Glaube ist das Zugeständnis seines Verlangens nach mir. Es hat das Kind die Trennung überwunden und heimgefunden zum Vater. Und darum segne ich alle, die glauben. Denn sie sind in Wahrheit meine Kinder, denen ich die Pforten öffne zum Paradies. Und wer also heimgegangen ist im tiefsten Glauben an mich, seinen Schöpfer und Erlöser, wer mich liebte und nach mir gestrebt hat, den nehme ich auf in mein Vaterhaus. Ich führe ihn ein in das Reich, das ich bereitet habe allen, die gläubig sind. Denn wer an mich glaubt, der wird auch danach trachten, meine Gebote zu halten, und seinen Willen segne ich. Der Leibestod ist darum nicht zu fürchten. Er macht dem Kind ja nur den Weg frei zum Vater. Und meine Liebe zieht die Seele zur Höhe empor. So wie sich die Seele vom Körper trennt, wird sie zur Höhe geleitet von meinen Dienern in eine Gegend, die lichtvoll und klar der Seele nunmehriger Aufenthalt ist. Und darum sollt ihr auf Erde nicht trauern, denn was die Seele auf Erden zurücklässt, ist nichtig. Ich gab euch das Leben, um es euch zu nehmen, und ich nehme es euch, um es euch wiedergeben zu können, in aller Herrlichkeit. Amen.